Schon als ich klein war, war Mama oft schockiert, denn ich hab immer alles massakriert. Ich schoss so Puppen mit dem Schießbum-Bum und streute Gift in das Aquarium. Ich schmiss die Katze aus Spaß an die Wand, da hat die Mama erkannt. Was denn erkannt? Sie hat erkannt, dass ein Talent tief in mir brennt. Sie sagt, du machst die Familie solvent. Du wirst ein Zahnarzt. Du hast kein Mitleid, dein Herz wird nicht weich. Sohn, du wirst Zahnarzt. Das macht dich glücklich und obendrein rein. Du taugst ganz bestimmt nicht zum Lehrer und wirst nie zum Priester geweiht. So, du bist Zahnarzt, dann bringst du es bei. Ich dachte euch vor, Girls, ein Zahn und ganz weiß. Seht, hey, jetzt gibt er Gas, oh mein Gott. Er ist Zahnarzt und der Schrecke der ganzen Stadt. Wer will den Bohrer spüren von Marquis de Sade? Wurzel tief und betäubt. Ganz weit auf, nicht gezockt, Kopf zurück. Ich bin dein Zahnarzt und mein Beruf macht mir schrecklichen Spaß, denn ich bin Zahnarzt. Keiner vergisst mich, der je bei mir saß. Das ist fantastisch. Beginn ich die Wurzel zu ziehen, dann wird von euch Mädchen umsonst geschrien. Boah, ich die Patienten auf weich, weiß ich doch. Ich bin Zahnarzt und ich bin...